Die hübsche blonde Ellie Link kam 1918 nach Berlin. Sie war 19 Jahre alt. Vorher hatte sie in Braunschweig, wo ihre Eltern Tischlersleute waren, angefangen zu frisieren. Es passierte ihr ein kleiner Bubenstreich, sie nahm einer Kundin 5 Mark aus dem Portemonnaie. Ging dann einige Wochen in eine Munitionsfabrik, lernte in Wriezen aus. War leicht und lebenslustig, es heißt, dass sie in Wriezen nicht asketisch lebte und Sinn für Kneipengelage hatte. Sie kam nach Berlin-Friedrichsfelde. Der Friseur, bei dem sie arbeitete, fand sie fleißig, ehrlich, von sehr gutem Charakter. Ellie hatte eine besondere, wenn auch nicht seltene Art. Sie war harmlos frisch, von der Munterkeit eines Kanarienvogels wie ein Kind lustig. Männer anzulocken machte ihr Vergnügen. Vielleicht gab sie sich dem und jenem hin, das war Neugierde, Freude, den anderen das Männchen zu beobachten. Dann kameradschaftliches Herumbalgen, das Spaß machte. Sie wunderte sich und fand es lustig. Aber komisch, wie wichtig die Männer das nahmen, wie sie sich aufregten. Sie liefen an, man quirlte sie herum, schickte sie weg. Da kam dieser junge Tischler Link. Er war ernst und beharrlich. Er redete von politischen Dingen, die sie nicht verstand, war leidenschaftlicher Kommunist. Er hängte sich an sie. Sie hatte solchen blonden Wuschelkopf, gesunde, volle Backen, blickte so vergnügt in die Welt. Sie konnte so übermütig sein, dass ihm das Herz aufging. Er wollte sie zur Frau. Die wollte er neben sich haben. Das war ihr gar nicht komisch. Link fiel aus dem Rahmen der Männer, die sie sonst kannte. Er hatte den Beruf ihres Vaters. Sie kannte die Arbeitsdinge, von denen er erzählte. Das beschränkte sie etwas in ihrer Art, sich zu geben. Sie konnte nicht mit ihm umspringen wie mit den anderen Männern. Es ehrte und beglückte sie, dass dieser Mann um sie warb. Sie war in ihrem Familienniveau. Aber sie musste sich auch ändern. Er legte seine Hand auf sie. Sie berichtete tastend nach Hause, sie habe eine gute und feste Stelle und der Tischler Link, ein fleißiger Arbeiter mit schönem Einkommen, bemühe sich um sie. Sie ließ sich von Haus dafür loben, Vater und Mutter freuten sich. Von gelegentlichen heimlichen Seitensprüngen ließ sie auch jetzt nicht. Link war ihr ganz verfallen. Sie merkte es, je länger sie zusammen waren. Zuerst achtete sie nicht darauf, Männer waren immer so, aber dann war es unbequem. Es war auch so stark bei ihm und dann immer gleichmäßig. Und ganz leise stieg etwas in ihr auf. Ganz leise verdachte sie ihm dies Wesen. Link hinderte sie, den Faden weiterzuspinnen, den sie angefasst hatte. Er wäre ein ernster Mann von der Art ihres Vaters. Sie wollten eine Familie gründen. Nun sank er auf die Stufe ihrer früheren Liebhaber, nein, tiefer, weil er so an ihr hing, so schrecklich, aufdringlich an ihr festhielt. Zu ihrem Ärger, ihrem Schmerz, bemerkte sie, mit dem konnte man ja umspringen. Er forderte es geradezu heraus. In Zornausbrüchen kam das ab und zu heraus. Sie war oft nicht nett zu ihm, fuhr ihn in einem furchtbaren Tone an, brüllte ihn an wie einen Hund. Er dachte oft bestürzt, sie will mich loswerden. Sie wischte darüber weg. Er will mich heiraten, warum nicht? Eine eigene Wirtschaft war nicht zu verachten. Und dann war er so jämmerlich. Er tat ihr leid. Sie würde mit ihm schon fertig werden. Es gab viele Stunden, wo sie sich vergnügt etwas vorfantasierte. Sie würde Ehefrau sein, eine Familie haben wie die in Braunschweig. Ihr Mann war in guter Stellung, er liebte sie. Er war ein ernster Mann. November 1920, sie war 21 Jahre, er 28, heirateten sie. Sie zogen zur Mutter des Link. Es war keine eigene Wirtschaft da. Die Mutter hatte ausziehen wollen, tat es aber nicht. Die Frau wollte die junge Schwiegertochter nicht aufkommen lassen. In den Zwistigkeiten ergriff Link die Partei seiner Frau, schaffte ihr Raum. Er schimpfte gemein auf die Mutter. Die junge Ellie hörte zu. Sie bekam Furcht, er könnte einmal auch mit ihr so umspringen. Wie sie ihm das sagte, brummte er, »Was faselst du?« Sie konnte bald schärfer gegen die Schwiegermutter auftreten, als das Einkommen des Mannes gering wurde und er ihr erlaubte, Kundinnen zum Frisieren anzunehmen. Sie besorgte jetzt die Wirtschaft an den Wochentagen, hatte den Haushalt in der Hand. Sonntags und sonnabends, wo sie im Geschäft Aushilfe tat, durfte die alte Frau einspringen. Dann kam eine Zeit, wo Link öfter abends ausging, bald Abend um Abend, allein ausging, die junge Frau zu Hause ließ, wo sie klagte, dass er sich wenig um sie kümmere, sie konnte ihm nichts recht machen. Er hatte sie gedrängt zu der Ehe. Was war geschehen? Er war mit der Mutter in Arbeit und übler Laune aufgewachsen. Er wollte vorwärts kommen. Die Frau, der lustige Wuschelkopf, nahm keinen Anteil an ihm, blieb, wie sie war, überließ sich ihren Einfällen, war so und so. Manchmal hängte sie sich an ihn, manchmal war er Luft. Sie dachte, wer ist er denn? Er war ein derber Mann, nannte sich gerne einen Kuli. Und jetzt, um sie ganz zu haben, näherte er sich ihr körperlich. Sie hatte sich früher öfter mit Männern eingelassen. Jetzt drängte sich einer an sie, den sie nicht abschütteln konnte. Er hatte das Recht des Ehemanns für sich und die körperliche Berührung behagte ihr nicht. Sie erduldete sie, blieb stumm dabei. Link hatte eine junge, niedliche Frau geheiratet. Er war glücklich gewesen, dass sie ihm zugefallen war. Jetzt fluchte er für sich. Sie trieb es zu weit mit ihren Kindereien, sie war nicht lieb zu ihm, er grollte ihr. Sie fühlte sein Unbehagen. Es machte ihr Freude, Schadenfreude. Und dann wieder war sie Ehefrau, bemühte sich umzufühlen, aber vermochte doch nicht. Ihr dämmerte ängstlich, dass sie sich da nicht zurechtfand. Aber immer stärker das Gefühl, ich mag nicht. Und dann die massive Empfindung des Ekels. Er war enttäuscht, um das betrogen, was er in der Ehe suchte. Ellie gab ihm keine Möglichkeit zu einer warmen, hegenden Liebe, die er in der ersten Zeit bei ihr empfunden hatte und wegen derer er um sie geworben hatte. Es war eine Enttäuschung, ähnlich ihrer, als sie fühlte, er ist nicht der ernste Mann, dem ich folgen will. Mit Schimpfen, gereizten Auftritten suchte er es von sich abzuschütteln. Dann fing er an zu kämpfen. Er gab Ellie nicht auf. Zunächst benutzte er die Situation, um sich für manches von früher zu rächen. Er ließ sich gehen, tobte um Nichtigkeiten. Es war die erste Hälfte 1921. Sie waren erst einige Monate verheiratet. Er wollte sie behalten, die so nett und lustig war. Sie hatte noch die Art, die ihm gefiel und an ihre gute Zeit erinnerte. Er wollte das festhalten. Er wollte sie lieben. Er kam auf einen schlimmen Weg. Ohne dass er wusste, warum und wie, verfiel er darauf, geschlechtlich wild mit ihr zu sein, heftiges, wildes, Besonderes von ihr zu verlangen. Er wollte sein Missgeschick in dieser Wildheit begraben. Er wollte Ellie bestrafen, degradieren gerade hierin, worin sie sich ihm entzog. Gerade ihr Widerwille erregte ihn, steigerte den Reiz. Er wollte Wut. Ganz unterirdisch begleitete ihn noch ein anderes Gefühl. Er unterwarf sich ihr damit noch einmal, entblößte sich vor ihr. Sie sollte es gutheißen, sollte ihn gutheißen. Sie sollte ihn gut machen. Sie verstand es, fing die Geste richtig auf. Sie hatte schon den Hang, manches mitzumachen, um sich zu bestrafen für ihr geschlechtliches Versagen. Jetzt witterte sie, dass er der alte, der bettelnde Liebhaber war, der sich ihr auf eine neue Art unterwarf. Sie freute sich schon, dass er kam und dass er litt, weil er sie entbehrte. Und dann war es eigentlich eine Fortführung ihres Zankes, ein Fertigkämpfen auf eine besondere Weise. Es blieb nicht bei der Heftigkeit der Umarmungen. Die Veränderung ging bei ihm und ihr weiter. Die Wildheit flackerte in den Tag hinein. Sie wurden beide mehr unausgeglichen und nach Ausgleich bedürftig. Sie wurden mürrischer oder gereizter, gespannt. Er tobte vor ihr, zerriss Kleidungsstücke, schüttete Wäschekörbe aus. Dabei bemerkte er selbst, dass es ihm Freude machte. Er entblößte sich immer mehr und auf seine Selbstvorwürfe bekräftigte er sich, sie muss bestraft werden und er war der Herr im Hause. Und zwischendurch bemerkte der enttäuschte Mann, der ein neues Leben mit Ellie hatte beginnen wollen, wie er zurückfiel und wusste nicht, wie sich dem entziehen. In diesen Monaten gegen Mitte des ersten Ehejahres trieb er sich fast Abend um Abend in Lokalen herum, steckte den Kopf in radikalpolitische Ideen und fing an zu trinken. In der Trunkenheit fand er seine alte Freiheit und Ruhe wieder. Es gab da keine Sehnsucht. Kam er betrunken nach Hause, war da die Frau. Sie musste ihm zu Willen sein, mit Schlägen oder ohne. Und es war alles gut. Wie er sich so entwickelte, wurde Ellie stiller. Sie kam ins Hintertreffen. Aufmerksam und mit Vergnügen beobachtete seine Mutter, in deren Wohnung sie noch waren, die Entwicklung. Ihr Sohn nahm schon nicht mehr die Partei der Ellie. In Ellie brannte ein einziger Zorn. Sie wollte weg von Link. Als sie bei ihrer täglichen Auseinandersetzung davon sprach, warf er ihr höhnisch den Reisekorb vor die Füße. Noch größer als auf Link war ihr Zorn auf die hetzende Mutter. Ellie drohte, es werde noch etwas passieren, wenn nicht bald eine Änderung eintrete. Die Mutter, sie hatte ein schlechtes Gewissen, fürchtete sich vor der Schwiegertochter. Einmal trank sie eine Tasse Kaffee, die ihr Ellie gab. Ihr kam vor, als ob der Kaffee einen beißenden, scharfen Geruch hatte. Und als sie ihn vorsichtig mit der Zunge abschmeckte, brannte er unangenehm. Sie fuhr gegen die Schwiegertochter heraus, »Du willst mich vergiften.« Ellie kostete selbst den Kaffee, zuckte mit der Achsel, »Bei mir kannst du 100 Jahre alt werden.« Die alte Frau erzählte im Haus davon, auch ihrem Sohn, der sehr finster wurde. Nicht lange nach dem Vorfall, Juni 1921, verließ Ellie das Haus, fuhr zu ihren Eltern nach Braunschweig. Alles Geld, dessen sie habhaft werden konnte, auch das für das Fahrrad, das der Mann verkauft hatte, dann die Groschen aus dem Gasautomaten, nahm sie rachsüchtig mit. 14 Tage war sie in Braunschweig. Sie erzählte von den ehelichen Zuständen, soweit sie sprechen konnte. Die biederen Eltern nahmen kopfschüttelnd Kenntnis. Man sprach nicht oft davon. Die Eltern hielten alles für übertrieben. Ellie war ein Kindskopf, sie sollte sich beruhigen. Der mürrische Mensch saß inzwischen allein in seiner Wohnung in Friedrichsfelde bei der Mutter. Hörte ihr Schimpfen an auf die schlechte Frau und brüllte sie an. Er war wütend auf die Mutter, auf Ellie, vergrämt über sich. Und alles Schimpfen half nicht darüber weg, dass ein starker Schlag gegen ihn geführt war. Er war ernüchtert. Es kamen Briefe von ihm in Braunschweig an. Aus einem hörte Ellie die Stimme ihrer Schwiegermutter heraus. Wegen dieser Tasse Kaffee hatten sie sich in Berlin fürchterlich gestritten, jetzt fing er wieder damit an. »Du musst mir versprechen, dass du das mit der Mutter nicht ausführen wirst, dann wird alles anders werden.« Er schrieb in einem zaghaften, uneingeständlich versöhnlichen Ton. Die Eltern drängten, sie solle doch gehen, er warte doch auf sie. Und kaum sie in Berlin zusammen waren, fing die Hölle wieder an. Es war, als wenn sie ihre abgebrochene Unterhaltung fortführten. Hinzu tat er seinen Ärger über ihre Flucht, die erlittene Beschämung und dann die Scham, dass er sie zurückgeholt hatte. Ellie stellte sich ihm, aber jetzt fing sie bald an zu beben, zu leiden. Ihre Eltern hatten sie nicht behalten wollen. Er schlug sie und war stärker als sie. Sie wollte diesen endlosen, quälenden Kampf nicht. Sie dachte an früher, wie es ihr gegangen war und wie es zu Hause war. Er merkte etwas von ihrer Feindschaft. Es gab ihm einen Ruck. Er wurde erschüttert, erinnert. Er schimpfte. Was heulte sie? Sie war selbst schuld. In einem Gemisch von Groll und schlechtem Gewissen, manchmal gegen seine alte Zärtlichkeit ankämpfend, ging er herum. Es müsste etwas geschehen. Er führte den Entschluss aus, den er schon in Ellies Abwesenheit gefasst hatte, dachte, wir ziehen weg von der Mutter. Sie zogen möbliert nach der W-Straße zu einer Frau E., Es war Anfang August 21. Sie gingen auch in diesen Tagen manchmal zusammen aus. Am 14. August nahm sie Link mit in die Gastwirtschaft von E., wo er einen Mann treffen wollte, den er kurz vorher kennengelernt hatte. Es war der Eisenbahnschaffner Bende. Der hatte seine Frau auch mitgebracht, Margarete, Gretchen. Sie war 3 Jahre älter als Elli, 25 Jahre alt, hatte scharf geschnittene, fast strenge Züge, braune Augen, eine große, etwas knochige Figur. Sie saß neben ihrem Mann, einem ehemaligen Unteroffizier, einem strammen, ja massiven Menschen. Er war nicht dunkel und zerrissen wie Link, war nicht wie der hinter seiner Frau her. Er war forsch und gewandt, wurde mit seiner Frau fertig und gönnte sich etwas. Sie waren 3 Jahre verheiratet. Verschlossener als Elli war die Bende. Sie wohnte mit ihrer Mutter zusammen, an der sie hing. Während des Krieges hatte sie sich mit Bende verlobt, nannte sich seine treue Grete. Im Mai 18 war Hochzeit gewesen. Die Ehe war dann sehr schwankend. Sie kam schwer gegen den Mann auf. Ohne ihre Mutter wäre sie völlig an die Wand gedrückt worden. Die Frauen sprachen sich an. Während die Männer tranken, grobe Späße machten, sahen sie sich. Sie forschten sich mit Blicken aus. Die Bände hatte das bekümmerte Wesen Ellis bemerkt, aber noch mehr ihre kindliche Art, die zierliche Figur, den blonden Wuschelkopf. Sie gingen zusammen. Sie wohnten beide in der W-Straße, verabredeten sich. In der Wohnung der Bände fand Elli noch Margaretens Mutter, Frau Schnürer, eine freundliche, ältere, blauäugige Frau. In der Wohnung kam man sich näher. Die Frauen merkten, dass Elli gern und oft zu ihnen kam. Und Elli sah, dass die beiden Frauen gegen den Mann zusammenhielten. Da hatte Elli erzählt, was sie erzählen konnte, krampfartig, stoßartig, schmachtend ihr abgenommen von der anderen. Elli hatte etwas erreicht. Man nahm sie schützend auf. Sie brauchte nicht nach Braunschweig zu fahren. Es war eine förmliche Veränderung, eine Befreiung. Jetzt sah sie alles bald wie im Beginn. Das war doch der Mann, der sich ihr angehängt hatte, unter dem sie fast schwach, nein, schrecklich geworden war. Und schob die peinlichen Erinnerungen von sich. Das Bild der Bände, dies Bild hielt sie fest, wenn sie nach Hause ging. Grete Bände war ein merkwürdiges Geschöpf. Sie erging sich in starken, unklaren Gefühlen. Romantische, romanhafte Phrasen liebte sie. Unter der engen Anhänglichkeit an die Mutter war Grete unfrei geblieben, reich an Gefühlen, aber ihren Selbstständigkeitstrieb hatte die Mutter und sie selbst zum Verkümmern gebracht. Sie machte oft Anläufe zur Freiheit, meinte es nicht ernst, blieb, wie sie war, im Stadium des Kindes. Ein Anlauf zur Freiheit war auch die Verbindung mit Bände. Auch der misslang. Sie war zu schwach, um einen unruhigen Mann wie diesen zu halten oder gar mit weiblichen Mitteln zu beherrschen, enttäuschte ihn, der nach Zügel und Überlegenheit verlangte, forderte seine Heftigkeit und Willkür heraus. Hilflos, aufs Stärkste eifersüchtig, flüchtete Grete wieder zu der Mutter, die sie immer erwartete. Und wie sie, geschmeichelt, gereizt und entzückt von diesem lustigen und auch gedrückten Wesen schwankte, wie sie ihre Gefühle zu ihr richten sollte, wies ihr Elli selbst den Weg. Hier musste Grete trösten, zustimmen, aufrichten. Nach dem Umzug blieb Unsicherheit in Link. Elli besserte sich. Aber er sah nicht sehr und nur vorübergehend. Und auch er konnte, nein, wollte sich nicht im Zaume halten. Einige Dinge, einiges Schimpfen lief schon wie von selbst. Aber in Ellis Stimme kam jetzt, wenn sie sich stritten, leicht ein herausfordernder Ton, etwas Fremdes, Neues. Sie trieb, wenn sie sich zankten, den Streit mit einer unglaublichen Verbissenheit vor. Und das stieß ihn weiter. Er wollte nicht. Er klagte. Man hatte jetzt seine eigene Wohnung. Er hatte schönen Verdienst. Warum wurde es nicht besser? Der Kampf, den Grete Bende gegen ihren Mann führte, ziemlich ergebnislos und meist mit Schlappen, diesen Kampf führte sie jetzt über die Wände ihrer Wohnung hinaus. Sie kämpfte gegen einen schlechten Mann, gegen Link. Der wurde ihr fast eins mit Bände. Und sie kämpfte heftiger gegen Link, weil ein Kampfpreis da war. Ein noch ungenannter. Ellie. Sie konnte Rache nehmen an ihrem Mann und auch ein lebendiges Wesen ungestört an sich ziehen. Ganz ungestört ein Geschöpf für sie, nur für sie. Sie konnte lieben. Ellie trug heiß die Wut ihrer Streitigkeiten zur Bände, die sich daran delektierte. Link kämpfte, ruderte und rang weiter. Er merkte nicht, dass er mit zwei Menschen kämpfte. Ellie hatte einen zweiten Willen. Die Bände. Enger zogen sich die beiden Frauen zusammen. Die Bände zog sie zusammen. Die Frau konnte Ellie gar nicht loslassen. Sie begehrte ihre Hand in alles an dieser Ehe zu stecken. Merkwürdig aufreizend, dabei wohlverständlich blieb es der Bände in der ersten Zeit, welch sonderbaren Widerstand Ellie ihr entgegensetzte. Ellie hasste ihren Mann, aber doch nicht so wütend, wie die Bände gerne mochte. Ellie schwankte, wie die Bände selbst schwankte. Heute kam die Blonde aufgeregt, jammerte, sprühte Zorn. Grete redete tröstend auf sie ein, sie saßen herzlich nebeneinander. Und am nächsten Tag war Ellie gut, aber ließ kein Wort von Link verlauten. Und verächtliche Worte, die üblichen Schimpfereien auf ihn, überhörte sie. Das war der Bände unsagbar traurig. Sie drängte sich enger an Ellie. Das Briefschreiben, ein eigentümliches Briefschreiben, begann zwischen den beiden Frauen, die in derselben Straße wohnten, die sich täglich sahen und noch in der kurzen Abwesenheit ihr Gespräch, die Bemühung und das Abwehren fortsetzen mussten. Es war der Liebende und der Geliebte. Der Verfolger und der Verfolgte, die sich hier fassten. Sie schrieben sich erst nicht viel. Dann entdeckten sie Reize in dem Schreiben, merkten, es war etwas Besonderes daran, das Spiel, das sich Freundschaft, Verfolgung, Liebe nannte, fortzusetzen, während der andere nicht da war. Es war etwas eigentümlich Erregendes, eine Heimlichkeit mit Süße. Gretens Mutter hielt zu den beiden Frauen. Herzlich und schmeichlerisch begegnete ihr Ellie. Sie nannte die Frau S. bald ihre zweite Mutter. Gegen die Männer kapselten sich die drei Frauen ab, ließen sich selbst durch warme Gefühle aneinander binden. Sie waren eine kleine Gemeinschaft, so verschieden ihre Einstellung aufeinander war. Grete Bende schrieb einmal an Ellie: »Als ich gestern nach 8 Uhr vorn am Fenster stand und noch auf dich wartete, da sagte Mama zu mir, sieh dir mal die drei Tulpen an. So fest, wie die zusammen sind, so fest wollen wir drei, Ellie, du und ich, auch zusammenhalten und wollen kämpfen, bis wir drei den Sieg errungen haben.« Solch lockende Zartheit hatte Ellie noch nie kennengelernt. Sie war eigentlich nur auf die Rolle der Schmeichelkatze und des lustigen Frechdachses eingestellt. Sie wurde jetzt, ganz ohne ihren Willen, ja zu ihrer eigenen Verwunderung, die gar nicht angenehm war, berührt und gefangen. Ellie hielt sich immer, um sich vor sich zu rechtfertigen, die Rohheiten des Mannes vor, den Anlass dieser ganzen Freundschaft. Sie schämte sich heftig, sie wusste selbst nicht warum, ihrer Heimlichkeiten mit der Bände. Sie wurde deshalb, ohne dass die Bände es begriff, gelegentlich abweisend gegen die Bände. Ihre kleine Wirtschaft vernachlässigte sie. Wenn ihr der Mann morgens für den Haushalt und für kleine Besorgungen Aufträge gab, vergaß sie es in ihrem inneren Trubel. Und ihm, der das beobachtete, machte es Freude, ihr Aufträge zu geben, damit sie über Tag an ihn zu denken hatte, damit er sie binde und kleinkriege. Er konnte ihr dann abends, wenn er nach Hause kam, zeigen, wer sie war. Ihre Angst, wenn er kam, meist angetrunken. sein wahnsinniges Toben. Er tobte, weil er der Herr war. Es war der Rest, die Ruine seiner Liebesleidenschaft. Zerbrach, was er fassen konnte, griff nach Geschirr, Tisch, Rohrstühlen, Wäsche, Kleidung. Sie schrie, sei doch nicht so streng mit mir, ich mache doch alles, was ich kann. Wie soll ich es denn machen? Hau mir doch nicht immer auf den Kopf. Du weißt doch, dass ich am Kopf nichts vertragen kann. Er reißt den Verstandskasten zusammen. Sie, Mann, du erreichst mit der Strenge gar nichts, nur mit einem guten Wort. Du verschlimmerst die Sache, bis ich für nichts garantiere. Du kleines Ding, was kannst du schon machen? Hier ist der Gummiknüppel, der wird dir helfen. Sie schrieb erbitterte Briefe an ihre Eltern, die sie zurückgetrieben hatten. Sie sollten wissen, wie es mit ihnen stand. Sie mache ihrem Mann sein Heim so ungemütlich, dass er schon gehen solle. Sie besorge ihm nur sein Fressen. Sie hasse ihn, dass sie ihn anspucken möchte, wenn sie ihn sähe. Sie möchte nur, dass er arbeiten müsse für Alimente und für sie. Sie wolle ihm wieder ausrücken und das Bett, das er gekauft habe, auch die Bezüge seiner Mutter, alles wolle sie mitnehmen. Die Dinge mit Link besprach Ellie mit der Bände täglich, aber sie war in eine Rolle gedrängt, musste übertreiben, manches falsch darstellen, sie musste den Rest ihrer Bindung an Link leugnen. Sie führte eine Art Doppelleben. Die Liebe zwischen den beiden Frauen flammte auf. Aus dem bloßen Freundschaftsbeteuern, Trösten, Küssen, Umarmen, sich auf den Schoß setzen, wurden geschlechtliche Akte. Es war die Bände, die gefühlsstarke, leidenschaftliche, die zuerst zuckend dazu hingerissen wurde. Anfangs war Ellie ihr Kind gewesen, das sie beschützen musste. Jetzt bewunderte sie die kleine, entschlossene Aktive. Sie schob sie ganz in die Rolle eines Mannes hinein. Dieser Mann liebte sie, dieser ließ sich von ihr lieben. Sie war als Frau nicht sehr glücklich bei Männern und ganz und gar nicht bei ihrem eigenen Mann. Jetzt war Ellie ihr Mann. Sie musste ihr immer wieder ihre Liebe versichern. Ellie, im Wegdrängen von Link, ließ sich willentlich auf diesen Weg führen. Die Bände und sie hatten öfter... Ein Rauschzustand der beiden begann, den fantastisch schönen Plan durchgesprochen. Sie wollten zu dritt, die Mutter, Ellie und Grete, zusammenziehen. Darum saß in Ellie der Gedanke der Ehescheidung fest. Sie hatte kaum einen Blick für den Mann. Er arbeitete vor Weihnachten die Nacht über, 2x34 Stunden. Aber sie lief zu der Bände. Der Ehemann Bände hatte Ellie schon das Haus verboten. Ihm gefiel das Klatschen und Zusammenhocken der Frauen nicht. Auch der Ehemann Link wünschte nicht Ellies Verkehr mit der Bände. Er glaubte nicht an Ellies Besuche bei der Bände, war eifersüchtig auf einen unbekannten Mann. Die beiden Frauen waren in Furcht, von ihren Männern ertappt zu werden, trafen sich oft nur im Husch auf der Straße. Das gefährliche Briefschreiben, das die Gefühle übersteigerte, nahm zu. Ein Gardinenzeichen hatten sie an den Wohnungen verabredet für die Anwesenheit und Abwesenheit der Männer. Eine schlimme Silvesternacht kam. Link, der dumpfe, trübe Mensch, war wieder aufs Äußerste gereizt. Als er mit Ellie einen Augenblick allein war, drohte er ihr, »Komm nur nach Hause, dann kannst du deine Knochen zusammensuchen.« Ellie erzählte es seiner Schwester, bei der sie waren. Die Schwester richtete es ein, dass die Eheleute die Nacht über da blieben. Am Morgen des 1. Januar ging Ellie nach Hause. Er kam erst gegen Abend, betrunken. Das Brüllen, Schimpfen, du Hure, Sau, das Schlagen ging los. Am 2. Januar lief Ellie heimlich weg. Die Vorbereitungen zur Flucht hatte sie mit der Bände und ihrer Mutter besprochen. Die hatten in der Nähe ein Zimmer bei der Frau D. ausfindig gemacht. Mit grünen und blauen Flecken an der rechten Schläfe erschien Ellie bei dieser Frau. Sie war in Freiheit. Der Mann wusste die Adresse nicht. Die Bände hatte ihren Triumph. Überschwänglich begrüßte sie die Flucht. Ellie müsste festbleiben, sie müssten zusammenbleiben. Aber, mein Lieb, wenn du zurückgehst oder jemand anders liebst, so sind wir für dich verschollen vor deinem Angesicht. Sie kannte mit einem Schluss von sich aus die Unsicherheiten und Blößen Ellis, warnte sie vor Link, vor dem Schuft und Strolch. Sie solle nicht auf Briefe von ihm hereinfallen, die der reine Hohn und Affenliebe seien. Er müsste im Rinnstein krepieren. Das eine sage ich dir fest und heilig. Kehrst du wieder zurück, so bin ich für dich für immer verloren. Sie schrieb der Elli, sie besäßen sie und ihre Mutter zu viel Ehrgefühl und Charakter, um Ellis Schwelle wieder zu betreten, wenn sie zu ihrem Mann zurückkehre. Sie könne gar nicht daran denken, das Herz bräche ihr vor Kummer und Trauer zusammen. Link saß allein. Er trank, fluchte für sich, ging zu seiner Mutter, schimpfte. Er parlierte mit seiner Zimmervermieterin, die ihm bestätigte, dass Elli es immer sehr eilig hatte, zu ihrer Freundin zu laufen, und dann wurde alles in der Wirtschaft verbummelt. Noch ein paar Tage sträubte er sich, dann streckte er die Waffen. Er schrieb an ihre Eltern nach Braunschweig. »Wie oft habe ich meine liebe Frau gebeten und immer wieder gebeten, sprich doch einmal ein paar Worte, wenn ich nach Hause komme. Wie oft habe ich gebeten, geh nicht den ganzen Tag zu Bendis. Und dann, auch dass ich Elli geschlagen habe, muss zu verstehen sein. Denk daran, um meiner Frau ein schönes und gemütliches Weihnachtsfest bereiten zu können und weiterzukommen, habe ich lange gearbeitet. Und von solcher Arbeit komme ich körperlich und geistig abgespannt nach Hause. Elli will Einkäufe machen und geht gegen meinen Wunsch und den des Herrn Bende doch zu ihrer Freundin. Elli verlässt das Haus nicht, trotzdem Herr Bende es ihr verboten hat. Es kommt dort zum Krach zwischen den Eheleuten. Warum muss Elli das tun? Elli hat mir ins Gesicht geschlagen und hat auch von mir ein paar Klapse bekommen. Er endete den Brief mit langen Liebesbeteuerungen. Die Frau saß nicht weit von ihm bei Frau D., beruhigte sich, war froh, von der Bende geführt zu werden. Sie war diesmal nicht zu den Eltern gegangen. Hier war ihre Freundin, war alles klar und rein. Sie suchte einen Rechtsanwalt auf, Dr. S., erzählte ihm von den Misshandlungen. Der Anwalt beantragte eine einstweilige Verfügung, wodurch ihr das Getrenntleben gestattet wurde und ihrem Mann aufgegeben wurde, ihr einen Prozessvorschuss und eine monatliche Rente zu zahlen. Zur Glaubhaftmachung wurde das ärztliche Attest und eine eidesstattliche Versicherung der Frau Bende und ihrer Mutter überreicht. Am 19.01. erging die einstweilige Verfügung antragsgemäß ohne mündliche Verhandlung. In der Ehescheidungssache wurde Termin auf den 9.02. anberaumt. Das war Ellis Kampfhandlung. Sie war auf dem Wege, sich zu befreien, die Verhakung mit Link zu lösen. Diesen Weg wäre alles weitergegangen. Aber da saß einige Häuser entfernt Link, gequält, sich beschuldigend, eine krankhafte, unglückliche Natur, manchmal sich mit Schnaps und Bier beruhigend und verlangte nur nach seiner Frau. Er wurde jetzt schon so dringlich, dass er das Brief schreiben ließ, die Eisenbahn besteigen und selbst nach Braunschweig zu ihren Eltern reisen musste. Die Familie in Braunschweig empfing ihn nicht freundlich. Die Briefe der Elli hatten verstimmt, die Mutter war unsicher. Der Vater hielt zuletzt an seinem alten patriarchalischen Standpunkt, die Frau gehört zum Mann. Er gab dem Link die Adresse Ellis. Und als auf die flehentlichen, fast unterwürfigen Briefe kalte, ablehnende Antworten kamen, fuhr der Vater selbst mit Link nach Berlin. Elli hatte von sich aus, auch getrieben durch die Bände, den Loslösungsprozess eingeleitet. Aber wie sie allein in ihrem Zimmer oder mit der Bände saß, tauchten schon andere Gedanken in ihr auf. Und verstärkten sich, als das Drängen der Familie begann und zuletzt Link mit dem Vater ankam. Der fürchterliche Link, der Zwang, den er auf sie ausübte, seine Vergewaltigungen, die Wutsphäre um ihn, stießen sie ab. Aber nun fing die liebesdurstige Bände sie ein. Und manches fehlte auch sonst. Sie fand, die Bände konnte ihr doch nicht so viel bieten wie ihr Mann. Bieten, das heißt auch häuslichen Rahmen. gesellschaftliche Würde, von dem finanziellen und dem normalgeschlechtlichen, dem sie sich doch schon angepasst hatte, abgesehen. Sie war aus dem Regen in die Traufe gekommen. So hatte sie es auch nicht gemeint. Solche Bindung, solche Hingabe an die Bände, das wollte sie auch nicht. Immer pochte in ihr die Scham und das Schuldgefühl wegen dieses Verhältnisses. Das wurde ganz stark, als der Vater ankam. Mit dem Vater kam Link. Es war ihr eine Freude, ihn vor dem Vater herunterzureißen. Sie sprach bei diesen Auseinandersetzungen ganz im Tone der Haustochter. Sie war die Tochter dieses Mannes. Der einfache Mann aus Braunschweig hatte schweren Stand vor ihr. Link war weich, gab seine Schuld zu. Sie blieb dabei, ihn im Triumph, auch ihren Hass und ihre Rachsucht entladend, mit Vorwürfen wegen seiner Rohheiten und Schlechtigkeiten zu überschütten. Sie war ganz eine Seele mit dem Vater. Es war nicht lange her, da war sie zum Rechtsanwalt gelaufen zu der Scheidungsklage. Jetzt bog sie um. Der Vater blieb dabei, die Frau gehört zum Mann. Die Begegnung mit dem Vater war ihr wieder ein Erlebnis. Das war ihre Familie, ihr Boden. Sie wollte und musste ihrem Vater folgsam sein. Sie musste es. Jetzt besonders hing sie innig mit ihm zusammen. Er war es, der sie mit Link zusammengab. Link erhielt ein anderes Gesicht. Jetzt erschien auch in schärferem, sehr unangenehmen Licht ihre Verbindung mit der Bände. Und sie schämte sich, ihren Vater hörend und ihn betrachtend, ihrer eigenen, männlichen, hassenden Wildheit. Link war zahm. Die Eltern kümmerten sich um sie, es könnte alles gut werden, es würde alles gut werden. Der Vater reiste ab. Sie sagte ihm zu Link zurückzukehren. Der Vater und der Mann hatten sie bestimmt. Sonderbar wenig schämte sie sich vor der Bände. Sonderbar war ihr Gefühl für die Freundin in den letzten Tagen zusammengeschrumpft. Wie Link sie hatte, war ihm wieder wohl. Er konnte beruhigt sein, konnte schlafen, arbeiten, lachen, sich mit ihr freuen. Was hatte er für eine gute Frau? Und sie sah ihn an. Sie war übermütig. Arm in Arm gingen sie. An die Bände dachte Elli wenig. Sie dachte, die laufen zu lassen. Es waren Tage fast noch schöner als bei der Verlobung. 10 Tage. An Kleinigkeiten wurden sie wach und erkannten sich. Mit der Wiederkehr eines Tonfalls fing es an, mit Verstimmungen, kleinen Streitigkeiten. Dann rutschten beide ab. Es lief den schon gebahnten Weg. Sie waren beide wieder auf die Erde gestürzt. So kam es ihnen vor. Sie hatten sich gar nicht erhoben, nur vergessen. Mit der Wut der Enttäuschung, im schrecklichsten Zorn stand sie da, dachte mit Grimm an den Vater, aber es war nicht der Vater, an den sie jetzt dachte. Und jetzt eben erst war sie geflohen, dieser Link holte sie zurück. Die Ehescheidung war schon eingeleitet und dazu brachte er sie zurück. Auch er war ergrimmt, sah nicht, dass er nicht den Willen zur Versöhnung gehabt hatte und sie nicht. Er war entschlossen, ihr jetzt nichts auszulassen. Nachdem er ihr nachgelaufen war, nachdem er sie mit Gewalt hatte zurückholen müssen, sollte sie es bezahlen. Link kam es vor, als ob er seine Freiheit wieder hatte. Er ließ sich vollkommen los und auf die Frau los. Das Trinken gab ihm Mut, starke Impulse. Der furchtbare, demolierende Geist, der in ihm hauste, der enttäuschte Zurückgestoßene, trieb ihn immer von Neuem zu Bier und Schnaps. Die Frau musste er unterkriegen, sie fühlen lassen, wer er war. Immer mehr, immer tiefer musste er sie unterkriegen. Er hänselte sie wie ein Insekt. Das Essen schüttete er in ihr Bett. Nach Gummiknüppeln, Boxschlägen, Spazierstöcken griff er. Er tat es nicht aus Freude. Es war ein unglücklicher Mann. Mit dem Dolch ging er oft auf sie los. Und dann, wenn sie sich von ihm losgemacht hatte, sie bettelte, schlug mit Händen und Füßen, er wollte sie einmal nachts nackend aus dem Fenster werfen, dann lief er noch eine Zeit tobend herum, ging hinaus und nicht lange darauf hörte sie es röcheln. Da hing er an der Stubentür, an einem Strick oder an der Klosetttür, war schon blau. Sie schnitt ihn ab, musste ihn entsetzt mit Widerwillen und Ekel hinlegen. Immer deutlicher drängte sich um diese Zeit in das Leben und durch das Leben dieses Mannes das Schicksal seines Vaters, der mit Erhängen geendet hatte. Je mehr er verfiel, umso mehr wurde er Beute, Darstellungsmittel dieses alten Schicksals. Er war um diese Zeit, auch ohne Zutun der Frau, auf dem Weg des Todes. Seine Zerrüttung war enorm. Die Zeichen epileptischer Entartung traten hervor. Sein geschlechtlicher Drang war gesteigert. Er suchte häufiger und intensiver, sich und die Frau zu erniedrigen. Er lockte sie wieder und trieb sie in die finstere Hasssphäre, erregte in ihr diese Triebe, die sich dann furchtbar gegen ihn selbst richten sollten. Es war im Grunde sein eigener Hasstrieb, der ihn später umbrachte. Er musste in ihrem Leib wühlen, Sinnlichkeit aus jeder Hautfalte herausfühlen. Sie hatte öfter den Mann gebeten, sie wollte ein Kind haben. Er hatte geantwortet, wenn eins käme, das würde er gleich auf Eis legen oder ihm eine Nadel in den Schädel stecken. Sie war allein. Überwand ihre Scham gegen die Bände wegen der Rückkehr, warf sich wieder an die Frau. Es war ihr am Anfang nicht wohl dabei. Aber sie brauchte die Freundin, um zu sprechen, sich Luft zu machen. Und sie wusste nicht, wozu noch. Es arbeitete gewaltig in ihr. So gewaltig, dass sie oft wirr war, nicht wusste, wo sie saß, was sie machte. Es wurmte, sagte sie später, unaufhörlich in ihrem Gehirn. Sie kam nicht dagegen an. Die Hasssphäre überwältigte sie, sog alle Energie in ihr auf. Um sie zu strafen für Vergesslichkeit, Zänkerei, geschlechtliche Zurückweisung, entzog er ihr das Kostgeld, duldete nicht, dass sie selbst arbeiten ging, meinte, sie könne seinetwegen bei Männern sich Geld verdienen. Grete Bende hatte sich, als zuletzt Link zu Elli ging, bei der Frau D. wegen Elli geängstigt. Es war ja am Tag darauf bitter zu erfahren, dass Elli schon wieder zu Hause war und dass vielleicht um dieselbe Stunde, wo sie sich ängstigte, Elli in den Armen Links lag. In der Woche darauf sahen sie sich nicht viel. Elli wich der Freundin aus. Und als sie sich auf der Straße trafen, ließ Elli nach kurzem verlegenen Gespräch die Freundin stehen, die sich gleich vor ihr geliebtes Papier setzte, klagend, wie wehe sie ihr doch eben getan hätte, wo du nur allein weißt, dass ich an dir hänge wie eine Klette am Kleide. Warum lässt du es mir so sehr fühlen, wenn du dir mit Link gut stehst? Könnte immer losweinen, als ich dich, mein Lieb, wieder habe gesehen, wie du mit dem zusammen dort munter gingst. Der Gram der Bände dauerte nicht lange. Sie nahm Elli als reuige Sünderin wieder an. Sie war pikiert, wie Elli ihr dies hätte antun können. Aber ihre Leidenschaft war zu heftig. Elli war verzweifelt, durcheinander, niedergebrochen. Und wie sie nach der Freundin griff, wusste sie nur eins: sie brauchte sie, sie wollte sie haben, sie musste sie jetzt haben. Sie dachte verzweifelt nur, sie muss den Mann bestrafen, die Kränkung, die Schande, die er ihr und dem Vater angetan hatte, abtun. Es musste ein Ende mit Link sein. Er hatte ihr wilde Gefühle eingeimpft. Sie liebte plötzlich ihre Freundin aufs Leidenschaftlichste, so dass die sich selbst wunderte. Sie liebte die Bände wie ein Flüchtiger sein Versteck oder seine Waffe. Sie stürzte sich zornwütig, drohend in jene Liebe. Schon brachte Elli das geheimnisvolle, verdunkelnde Wort heraus, das sie später unaufhörlich wiederholte, sie wollte der Freundin ihre Liebe beweisen. Die beiden Frauen heizten ihre Liebesgefühle durch immer neuen Hass auf die Männer, genauer nur auf Link, denn die Bände lief mit ihrem Hass auf ihren Mann nur nach, paradierte mit ihm. Mit diesen Hassgedanken suchten sie zu rechtfertigen und zu verschleiern die verpönte Besonderheit ihrer Liebe, die sie selbst sogar für verbrecherisch und strafbar hielten. Und Elli fand in diesen Gesprächen, Umarmungen, Berührungen eine besondere Sicherheit und Festigung. Es war ganz ihre Meinung, was die Bände einmal schrieb. Es ist wahrlich ein Trauerspiel, dass wir solche Kerls auf dem Halse haben und wir uns solchen Zwang antun müssen. Es tauchte zuerst in Elli die Idee auf, er muss aufs Krankenbett, damit er sieht, was eine Frau wert ist. Das war schon ein glatter Todeswunsch. Aber sie verhüllte ihn sich. Bewusst wollte sie den Link noch nicht beseitigen. Bewusst dachte sie, wie ändere ich ihn, wie bessere ich ihn. Die beiden Frauen waren jetzt sehr getrieben. Man wusste nicht, was man tun sollte. Man lief zu Wahrsagerinnen, die die üblichen dunklen Andeutungen über die Zukunft machten. Der Scheidungsplan wurde von Elli erwogen, dann wieder fallen gelassen. Eine andere Lösung war schon in Ellis Seele vorbereitet. Sie sagte, sie zweifle, ob man sie scheiden würde. In ihren Briefen schämte sie sich jetzt oft, dass sie zu Link zurückgekehrt ist und ihrer Freundin solchen Schmerz bereitet hat. Aber nur du sollst es erleben, das will ich dir zeigen, dass ich alles opfern werde und wenn es mein Leben kostet. Die klare, ja nüchterne Elli geriet in diesen Wochen mit der Freundin in eine sonderbare, fantastische, romantische Erhobenheit. Es war etwas Ähnliches, aber außerordentlich gesteigert, wie das, was sie zwei Wochen mit Link verbunden hatte, ein traumartiger, jetzt rauschartiger Zustand. Es trat eine Verschiebung ihrer ganzen seelischen Perspektiven ein. Ihr inneres Timbre veränderte sich. Das war die Wirkung der beiden faszinierenden Kräfte in ihr. Des unbezwinglichen Hassgedankens auf Link, dieses Gedankens, den sie ausstoßen wollte, und der Liebesleidenschaft zu der Freundin. Besonders diese Leidenschaft trieb Elli heroisch auf, drängte sie zu Männlichkeit und Heroismus. Immer wieder das Wort, ich beweise dir meine Liebe. Diese beiden überstarken, verkoppelten Gefühle strömten eine Faszination über ihre Seele aus. Unter diese Faszination geriet sie. Sie kam lange nicht mehr heraus. Sie war oft in Entzücken und in diesem Entzücken fand sie, dass sie nur für die Bände lebe. Lass es kosten, was es wolle, nur glücklich sein und in Liebe aufgehen. Sie wies die Bände zurück, als die sagte, sie sei schuldig. Nein, ich gebe dir keine Schuld. Und daneben kam immer das andere heraus. Rache will ich üben und weiter nichts. An wem wollte sie Rache üben? Wen wollte sie bestrafen? Warum nahm dieser Trieb so fantastische Formen an? Es war schon nicht mehr dieser besondere Mann, diese reale Person Link, den sie angriff. Das Schwerste aber war ihr innerer Zwiespalt, Frau Bände. Auch die Bände war nicht gut. Ja, Link und die Bände, fühlte Elli dunkel, gehörten zusammen. Die Bände drängte und warb auch um sie, wie Link geworben hatte. Beides enttäuschte, schwankende, liebesdurstige. Sie beseitigte gewaltsam, fast todesmutig den Zwiespalt, der in ihr entstanden war. Sie wollte beide nicht, wie sie waren. Verzweifelt schlug sie sich auf die lockende Seite, der sie schon selbst widerstrebte. Was war der Grund für die Wahl des Giftmordes statt eines raschen Totschlags? Der Hass in Elli war enorm. Sie musste sich zurückziehen, um sich zu behaupten. Es war nicht nur Schwäche und Feigheit, die sie die weibliche Methode des Mordes wählen ließ. Link machte öfter Selbstmordversuche durch Erhängen. Wie war es schon merkwürdig, dass sie ihn immer wieder abschnitt? Sie stand entsetzt davor, musste ihn abschneiden und hinlegen. Er konnte sein elendes Leben weiterführen. Es waren die Instinkte, die auch noch in dem Rauschzustand wirkten, die sie an den Eltern hielten, die bei der Wahl der Mordart mitwirkten. Sie wollte töten, um Link von sich abzulösen und dann zu den Eltern zurückkehren. Die Beseitigung des Mannes musste unbemerkt bleiben. Der Giftmord lag im Zuge ihrer Rückwärtsbewegung auf die kindlichen und Familiengefühle. Es sollte Rattengift sein. Sie schrieb später für zweibeinige Ratten. Das war das Unauffälligste, das konnte man vielleicht besorgen. Die Freundin hatte diese Entwicklung miterlebt, hingerissen. manchmal in Angst, aber immer unter Liebesschauern, und selig sah sie die Freundin so gehen. Die Link ging zu dem Drogisten W., bat ihn um Gift gegen die Ratten in ihrer Wohnung. Er verkaufte ihr sehr leichtsinnig für 2 Mark Gift, 10 bis 15 Gramm Arsen. Es waren die Monate Februar, März 22. Der Anfang ging leicht. Er torkelte abends betrunken nach Hause, warf ihr das Essen an den Kopf, stieß sie über das Bett, verlangte Quetschkartoffeln. Darin bekam er die erste Giftdose. Nach 3 Tagen eine zweite. Der Mann wurde krank, Magen- und Darmerscheinungen traten auf. Er lag 8 Tage, ging dann wieder zur Arbeit. Dann wurde es schwerer und schwerer. Die Vergiftung befiel den ganzen Organismus. Es schien alles gut zu verlaufen, er kam nicht richtig auf die Beine, sie wollte nicht lockerlassen. Aber es kamen andere Dinge. Langsam musste sie durch den Schleier ihrer Faszination die Tat sehen. Einmal, wie er sich besser fühlte, war er nicht nach Hause gekommen. Sie fürchtete, er sei zusammengebrochen, ein Arzt habe ihm den Magen ausgepumpt und das Gift festgestellt. Trübe, erregende Worte hörte sie von Seiten der Freundin. Ein Mensch solle aufplatzen von Gift. Sie glaubte es und fürchtete sich. Und öfter wusste sie selbst nicht, wie ihr war. Sie hatte eine schreckliche Unruhe in sich. Die Freundin sah, wie es um Ellie stand. Wenn sie doch dem Mann gleich das ganze Gift gegeben hätte, dass alles zu Ende wäre. Und dann die ungeheure Furcht vor der Entdeckung. Bloß, mein einziges Lieb, sei du auch sehr vorsichtig, dass es nachher nicht ans Tageslicht kommt, denn das sind die Schufte nicht wert. Und als der Ehemann Bände hörte, dass Link krank war, meinte er leichthin, na, wenn ihm die Link nur nichts gegeben hat. Gerühmt hat sie sich, ja, sie würde sich an ihm rächen. Die Frau, dann würde der Arzt doch nicht Grippe festgestellt haben, die auf die Lunge geschlagen ist. Und eine Nachbarin, eine Frau N., äußerte zur Mutter der Bände, sie denke, es sei mit der Krankheit Links nicht richtig. Frau Link habe da bestimmt was gemacht. In größter Unruhe, völliger Zerfahrenheit, Frau Link. Sie war matt, pflegte den Mann. Wie er saß, lag und nicht verging. Er war ihr in einer ganz neuen Weise zuwider, ja, schrecklich. Der vergiftete Mensch. Sie sah, was sie tat. Er war ihr ein Grauen, eine körperliche Anklage. Sie pflegte ihn, war oft furchtbar gezwungen, ihm besonders gut zu sein. Die Aufgabe, die sie sich gestellt hatte, war entsetzlich. Sie erlahmte, als er sich wieder einmal erholte. Sie wollte bis zum Frühjahr warten. Das scharfe, überscharfe Auge der Freundin sah manches davon. Ob nicht Ellie vielleicht verliebt in ihren Mann sei? Nein, nein, gab die wieder, sehr gequält. Was wolle sie nur? Sie täte es ja nur der Freundin wegen. Sie musste sich verteidigen wegen ihrer Besorgnisse um Link. Wenn die so groß wären, dann brauchte sie ihm doch das Zeug nicht zu geben. Die Bände riss in den Gesprächen mit der Link sehr den Mund auf. In ihrer Gefühlsschwelgerei war es ihr herausgefahren, sie werde auch ihren Mann vergiften. Sie, die mit ihrem Mann oft erträglich lebte und immer an ihm hing und um seine Liebe rang. Sie meinte es nicht ernst und ehrlich mit dem Vergiften. Die Link gab ihr etwas Arsen ab. Sie warf es draußen entsetzt weg, gab der Freundin eine klägliche Erklärung, der Mann würde zu Hause nichts mehr essen, wenn er es merkte, und dann würde sie auch nichts von der Victoria bekommen, wenn es herauskäme. Wetteifernd mit Ellie, und um sie zu belohnen, log sie auch einmal, es wäre ihr heute aber beinahe ganz schlecht gegangen. Sie hätte versucht, ihrem Mann Salzsäure zu geben. Er hätte es bemerkt, hätte sie gezwungen, selbst davon zu essen, und nun sei ihr so schlecht. Ellie sah das schreckliche Bild des kranken Mannes, wie er im Fieber die Stube auf und ab ging, die Wände vor Schmerzen hochkroch. Grausam litt sie darunter. Sie musste in die Briefe flüchten, sich bestärken. Ich lasse nicht locker, er soll büßen, und wenn ich schließlich selbst noch dran glauben soll. Von Zeit zu Zeit brach in ihr eine ganz viehische Unbekümmertheit aus. Sie brachte ihm dann gleichgültig die Suppe mit Krankenmehl und besorgte es ihm dabei. und es machte ihr geradezu Spaß, wie sie es trieb. Vor den Augen so und hinter dem Rücken schüttete sie das Gift in das Essen. Wenn das Schwein doch nur bald krepierte, das Schwein ist ja so zähe. Heute habe ich ihm Tropfen gegeben, aber ordentlich. Da hatte er auf einmal solch Herzklopfen und sollte ihm Umschläge machen, hab ihn aber gar nicht aufs Herz gelegt, sondern unter den Arm, was er nicht merkte. Das waren nicht häufige Momente zynischer Entspannung. An manchen Tagen wusste sie sich nicht zu halten vor Schuldgefühl und innerer Qual. Da lag sie vor ihm und bat ihn, doch bei ihr zu bleiben, sie wollte ihn pflegen. Da war sie wieder die Ehefrau, das Kind aus der Braunschweiger Familie und er der Mann, den der Vater ihr gegeben hatte. Die Furcht vor Strafe, wenn Link erfährt, dass er vergiftet ist, bin ich ohne Gnade und Barmherzigkeit verloren. Welches Schwanken in den Worten und Briefen, die sie um diese Zeit mit der Bände tauschte. Sie, die aktive Männliche, fantasierte sich fast in die Rolle einer Hörigen der Bände hinein. Mitten in den schrecklichen Meldungen von Links Zustand schrieb sie, »Wenn ich es mit Link geschafft habe, dann werde ich dir wohl genug bewiesen haben, dass ich nur um deinetwillen, mein Lieb, es durchgesetzt habe.« Einmal unter dem Geraune und Gerede und falschen Befürchtungen nahm die Link den Rest des Giftes und warf es in das Klosett, und dann stand sie ratlos da. Der Entschluss, Link zu beseitigen, drängte, vergewaltigte sie. Sie zergrübelte sich den Kopf, was sie anfangen sollte. »Grete, versuch doch mal, ob du etwas bekommst. Ich könnte mir alle Haare ausreißen. Warum musste ich doch so töricht sein? Nun ist alles Essig. Gretchen, verschaff mir bitte, bitte etwas. Ich glaube kaum, dass ich mal richtig von ihm freikomme und ich will ihn los sein, denn ich hasse ihn zu sehr.« Und die Frauen saßen zusammen, weinten. Sie hatten sich zu Schweres übernommen. Die misstrauische Bände fühlte heimliche Vorwürfe aus der Art ihrer Freundin, ihr war weh ums Herz, wie sie einmal schrieb, sie fühlte ihre Schuld und fürchtete für ihre Liebe. Ellie ging noch einmal zu dem Drogisten, bekam das Gift wieder. Das Opfer lag inzwischen zu Hause herum oder lief zu Ärzten. Sie stellten Grippe fest. Seine Wutausbrüche ließen nach. Aber der finstere, mürrische Mensch blieb er. Er war ein Arbeitstier. Wenn er nur heraus könnte, arbeiten könnte. Manchmal, wenn er Ellie ansah, empfand er Reue. Sie saß neben ihm und weinte. Er wusste nicht, warum. Die Vergiftung ergriff den Magen und Darm, Erbrechen. Choleraartige Durchfälle traten besonders nach den großen Dosen auf. Sehr blass und grau wurde er. Der Kopfschmerz, die Neuralgien, Schwäche im ganzen Körper. Bisweilen Herzanfälle, ohnmachtartige Zustände, Delirien. Die schrecklichen Tage Ende März vor seinem Ende verbrachten die beiden Freundinnen in größter Anspannung. Die Bände war die ruhigere, trotz ihrer Furchtsamkeit, sie war fern vom Schuss und vor allem, sie fühlte immer selig, dass hier etwas für sie geschah. Immer wieder sprach die Bände der Freundin Ruhe zu, warnte sie, nur bei einer eventuellen Vernehmung später keine Reue zu verspüren und es einzugestehen. Gegen Ende März 22 ging wieder das Gift aus und da konnten beide, die Link und die Bände, das Leiden, die Angst, das Hangen und Bangen nicht mehr ertragen. Die Bände willigte ein, dass die Frau den Mann ins Krankenhaus schaffte. Die Energie Ellis war gebrochen. Sie schrieb der Freundin, schwach und dankbar, ja, sie werde es tun und wenn sie zum zweiten Male heirate, so werde sie ihre Freundin heiraten. An dem Tage, an dem Link in das Lichtenberger Krankenhaus gebracht wurde, am 1. April 22, starb er 30 Jahre alt. Der Frau war ein Stein vom Herzen gefallen. Sie dachte nicht eigentlich an Link. Sie tat nach außen vergrämt, aber war ganz glücklich, erlöst. Worüber? Dass sie nicht mehr töten brauchte? Dass sie sich selbst wieder hatte? Dass ihr eigenes Kranksein jetzt zu Ende ging? Das Pendel ihrer Seele musste sich jetzt, hoffte sie, wieder einstellen. Ja, was war alles geschehen? Sie empfand nur unklar, dass eine Fülle von Schrecklichem jetzt gewichen war. Keine Rohheit gegen den toten Mann war in ihrem Gefühl, weil kaum ein Gedanke an ihn. Ja, sie konnte jetzt in manchen Augenblicken, wo sie an ihn dachte, wehmütig sein. Einen Brief schrieb sie in diesen Tagen an ihre Eltern, Link sei besser geworden, er habe zuletzt sein Versprechen gehalten. Sie konnte vor sich und vor anderen nur gut von ihm sprechen. Ihr war ein Glück geschehen. Sie kam in ihr altes, reinliches, glattes Milieu. Nach der ängstlichen Gespanntheit der letzten Wochen kam ein freudiger Überschwang. Es war ein Durcheinander. Sie sah nichts ab. Gegen die Bände hielt sie wie immer einige Gefühle zurück und war nur Freude. Sie dachte schon an eine weitere Zukunft, wollte vorläufig nicht heiraten, aber vielleicht später, wenn sich etwas bietet, wo sie in die Wirtschaft kommt und wo einer einen Geldbeutel mitbringt. »Nun bin ich die junge, lustige Witwe«, jubelte sie, ohne auf das Gefühl der Bände Rücksicht zu nehmen. »Mein Wunsch war ja, Ostern frei zu sein. Da ich nichts anzuziehen habe, nun kann ich mir etwas kaufen. Und wenn sollte mal das Glück auch an dich herantreten und Mutter dann nach hier kommt, dann kennt sie uns nicht wieder, dann sind wir die lustigen Witwen aus Berlin.« Die Bände hatte sich in den letzten Wochen schrecklich geängstigt und konnte den Termin der Beerdigung nicht erwarten. Sie ging nicht mit zu der Beerdigung, aber ihre Mutter. Sie glaubte, die Freundin beruhigen zu müssen. Der größte Schuft ist, der heute unter der Erde liegt. Der Kerl müsste im Grab keine Ruhe finden. Aber am gleichen Tag schrieb sie, »Mein Lieb, ob du in dem Moment an mich denkst, wo er in die Gruft gesenkt wird, da ich doch eigentlich am allermeisten die Hauptschuldige bin. Mir brennt das Gesicht wie Feuer. Es ist jetzt 3:50. Gleich, wenn alles pünktlich ist, beginnt die großartige Feier und der Herr Kommunist marschiert von dieser Welt.« Ellie hatte keine Ermunterung nötig. Zynisch und übermütig, aber nicht ganz ehrlich, renommierte sie vor der Freundin. »Habe alles durchgeführt, was ich im Schilde hatte. Habe dadurch meine Liebe bewiesen, dass mein Herz nur für dich schlug und Link Liebe vorgeheuchelt bis auf den letzten Tag. Wo du manchmal sagtest, ich hätte Mitleid mit ihm. Nein, mein Lieb, nun bin ich erst glücklich, dass ich es für 4 Mark geschafft habe und seine gottlose Schnauze gestopft habe.« Aber dann kamen schon mehr und mehr Ernüchterungen, Entspannungen bei Ellie. Der Frau Schnüre erzählte sie, der Mutter Gretens, vom Krankenlager Links, wie er immer arbeiten wollte und wie sie oft weinte, weil er es jetzt so gut mit ihr meinte. Sie saß oft wehmütigen Gesichts da. Die Faszination ließ nach. Es war nicht die Furcht vor Strafe bei ihr wie bei der Bände, sondern die beginnende schreckliche Klarheit, das Zurückschwingen in den alten Zustand. Betrübt sah die Bände sie an, fühlte, dass sich Ellie auch gegen sie richtete. »Du gibst mir ein großes Rätsel zu raten auf. Was mache ich mir für Gedanken und Vorwürfe? Auch wenn ich bei dir bin, so ist das von dir zu mir alles so gezwungen, als wenn du mir bloß immer sagen willst, ich habe Schuld, dass du das gemacht hast.« Die Betrübnis der Bände war groß. Sie sagte einmal verzweifelt, sie gebe sich an allem Schuld. Ellie liebte sie nicht wirklich, sie hätte damals, als sie zurückkehrte zu Link, ein glückliches Leben anfangen können. Ellie, die Witwe, hob sich aus ihrer unklaren Trauer, verteidigte sich vor der Freundin, »Liebes Gretchen, wie kannst du sagen, dass ich mich um Link habe? Bin ich denn nicht rüdig genug? Wenn das alles Zwang wäre, wäre ich nicht so ausgelassen. Glaube mir, dass sich mir nicht eine Faser gerührt hat. Ich war kalt und habe alles mit kaltem Herzen gemacht und ich bereue es auch nicht im Geringsten. Ich bin nur froh und glücklich, dass ich erlöst bin.« Um diese Zeit tat die Bände, wetteifernd und werbend um die Freundin, tat so, als wäre sie aktiv und wollte auch ihren Mann beseitigen. Es waren vielleicht solche hingerissene, rauschartige Gedanken in ihr. Sie wurde um diese Zeit sehr durch den Schmerz und die Angst um die Freundin bedrängt. Aber wenn sie einen Schritt vorwärts machte, ging sie 2 zurück. Sie besuchte die verhutzelte Wahrsagerin Feist, holte Tropfen, erzählte ihrer Freundin, sie gebe sie dem Mann. Sie war sehr aufgewühlt und durch die Liebe zu ihrer Freundin zu Dingen gedrängt, die außerhalb ihrer Natur lagen. Sie hasste ihren Mann gar nicht. Und wenn sie Ellie umarmte, bei aller Lust trauerte und weinte sie, drängte zu ihrem Mann. Immer vertröstete sie die Freundin, warte auf mich und bleibe mir treu. Es wird ja doch hier ein Weilchen vergehen. Zugleich dabei der verzückte Gedanke, Ellie zu sich zu holen, mit ihr und der Mutter zu leben. Schrecklich klang es der Bände, der warmblütigen, gefühlsvollen, als die Freundin ihr keck zurief, bis Pfingsten spätestens solle die Freundin frei sein für sie. Die Bände las bedrückt, was Ellie lockend schrieb, wie schön es jetzt sei, allein, nicht zu rennen, den Pudel zu spielen, auf nichts mehr Rücksicht zu nehmen. Jetzt war die Bände in einem Konflikt, fast in einer Krise. Es war ihr beinahe lieb, dass die Katastrophe die Entdeckung hereinbrach. Man hatte bei Link geschwankt zwischen Grippe, Malaria, Fieber und Vergiftung durch Methylalkohol. Auf dem Totenschein schrieb man Vergiftung durch Methylalkohol. Die Mutter Links brachte den Stein ins Rollen. Ellie hatte ihr erst nach seinem Tode Mitteilung von seiner Erkrankung gemacht und dann gesagt, er sei an Alkoholvergiftung gestorben. Sie ging zur Polizei, beschuldigte die Schwiegertochter. Es erfolgten Vernehmungen. Die Leiche wurde durch Gerichtsärzte obduziert, Leichenteile zur chemischen Untersuchung überwiesen. Die chemische Untersuchung verlief ergebnislos auf Methylalkohol oder Arzneimittel. Sie erwies das Vorhandensein ganz erheblicher Mengen von Arsen. Die vorgefundenen Mengen genügten für den Tod mehrerer Menschen. Die Gerichtsmedizinalräte stellten chronische Arsenvergiftung fest, mittels unerhört großer Arsenmengen. Die Haussuchung in der Wohnung der Frau Link förderte einen Stoß Briefe zutage. Eben die Briefe der Bände, dazu eine Anzahl ihrer eigenen, die Bände ihr zurückgegeben hatte. Die Briefe hatte sie zum Teil in ihrer Matratze verwahrt. Frau Bände war in diesen Tagen des niedergehenden Gewitters bettlägerig. Am 19. Mai, anderthalb Monate nach dem Tode Links, erfolgte die Verhaftung seiner Witwe. Am 26. Mai wurde Frau Bände festgesetzt. Die Ermittlungen gingen auch gegen die Frau Schnürer. Die kurzen Mitteilungen über die Vorfälle in der Presse erregten enormes Aufsehen. Das Ermittlungsverfahren zog sich fast ein Jahr hin. Die Hauptverhandlung wurde vom 12. bis 16. März 23 in Berlin am Landgericht geführt. Ellie Link war von Anfang an geständig. Sie war ein verschüchtertes Schulmädel. Dann regte sich ihr Trotz. Der Hass auf den Mann lebte auf, sie fühlte sich schuldlos, hatte sich nur verteidigt, den Bösewicht beseitigt. Ihre Freundin war erschüttert, aufs Fürchterlichste verängstigt und befreit. Ihr altes, sehr schlechtes Gewissen saß ihr im Nacken. Sie hatte auch ein schlechtes Gewissen gegen ihre Freundin. Es war ihre unfreie Art, sich schuldig zu fühlen, aber auszuweichen, sich hinter tönender Entrüstung zu verstecken. Sie leugnete bis in die Hauptverhandlung, ein dünnes, sehr durchsichtiges Lügen. In der Haft kam Ellie zu sich. Die Faszination war völlig gewichen. Ihr war unklar, wie alles gekommen war. Sie schrieb in der Untersuchungshaft, »Wie soll ich dieses noch schildern? Es ist und bleibt mir verschleiert, es bleibt mir alles nur ein Traum.« Kein Gefühl der Gefahr in ihr. Es war nicht mehr der heiße Grimm auf Link, der in ihr lebte, aber allgemeine Dumpfheit und Bitterkeit, die sich auch gegen den toten Link richtete. Eine dumpfe, bittere Ablehnung, ein entschiedener Widerwille, an dem sie sich erholte. Ein sicheres Festhalten seiner Rohheiten und Bosheiten. Damit wurde sie aktiver und bewegte sich. Die Eltern in Braunschweig setzten sich in Bewegung, ihr zu helfen. Wie unbesorgt Ellie war, zeigte ihre Erbitterung auf die Mutter des Link, die die Anzeige erstattet hatte und sogar jetzt sich an die Sachen Ellies oder den Nachlass Links heranmachte. Ellie alarmierte den Rechtsanwalt, der früher ihre Scheidungsklage geführt hatte, ob sie sich das gefallen lassen müsse. Sie machte ihren Eltern und Geschwistern in einem Brief Ende 22 Vorwürfe. Man hätte ihre Sachen aufbewahren sollen. Alles, was in ihrem Besitz war, sei fort. Sie könnte sich die Haare einzeln ausreißen. Die Alte sucht Grund, um mich zu belasten, aber fällt ein Wort, dann melde ich mich zu Wort, denn das Maß läuft doch mal über. Link hatte doch nichts weiter als die zerrissene Wäsche. Wenn die Rechtsanwälte sich nicht große Mühe geben, kann ich mich auf Jahre gefasst machen. O, die Frau, warum erzieht sie so herzlose Kinder? Vielleicht laufe ich barfuß, das könnte der Alten gefallen. Sie berichtet dann, dass das Wetter hier noch immer schön sei, die Luft sei herrlich. »Werdet nur nicht krank, ich möchte doch alle gesund und munter wiedersehen. Haltet bitte meine Sachen in Ordnung. Ich muss sehen, was ich mache, denn ich habe viele Verpflichtungen. Es grüßt euch von Herzen eure Tochter und Schwester Elli.« Elli Link saß blond und unscheinbar auf der Anklagebank, gab verschüchtert Antwort. Margarete Bende, großgewachsen, trug einen Ledergürtel um die schlanke Taille, das Haar voll, sauber gewellt, die Gesichtszüge energisch. Ihre Mutter, aufgeregt, weinte viel. Die Frau Ella Link wurde angeklagt, durch zwei selbstständige Handlungen vorsätzlich einen Menschen, nämlich ihren Ehemann, getötet zu haben, und zwar, indem die Tötung mit Überlegung ausgeführt wurde. Zweitens, der Bende zur Begehung ihres Verbrechens, nämlich des versuchten Mordes an dem Ehemann Bende, durch Rat und Tat wissentlich Hilfe geleistet zu haben. Frau Margarete Bende, durch zwei selbstständige Handlungen, erstens der Link zur Begehung ihres Verbrechens, nämlich des Mordes an dem Ehemann Link, durch Rat wissentlich Hilfe geleistet zu haben, zweitens den Entschluss, einen Menschen, nämlich den Ehemann Bende, zu töten, durch vorsätzliche und mit Überlegung begangene Handlungen, die einen Anfang der Ausführung dieses beabsichtigten, aber nicht zur Vollendung gekommenen Verbrechens enthalten, betätigt zu haben. Die Mutter, Frau Schnürer, angeklagt, durch zwei selbstständige Handlungen von dem Vorhaben, erstens des Mordes an Link, zweitens des Mordes an Bende, zu einer Zeit, in der die Verhütung des Verbrechens möglich war, glaubhafte Kenntnis erhalten und es unterlassen zu haben, hier von der Behörde oder den durch die Verbrechen bedrohten Personen zur rechten Zeit Anzeige zu machen. Und zwar ist der Mord an Link und ein strafbarer Versuch des Mordes an Bende begangen worden. Verbrechen und Vergehen strafbar nach § 211, 43, 49, 139, 74 des Strafgesetzbuches. Es waren 21 Zeugen geladen, darunter der Ehemann Bende, die Mutter des toten Link, der Vater der Elli, die Wirtin der Eheleute Link, der Drogist, die Wahrsagerin. Als Zeugen und Sachverständige die Ärzte, die den kranken Link behandelt hatten, dann die Gerichtsärzte, die die Obduktion vorgenommen hatten, der Chemiker, der die Analyse der Leichenteile ausgeführt hatte, hinzu kamen psychiatrische Sachverständige. Auf die einleitende Frage des Vorsitzenden des Landgerichts an Elli Link, ob sie zugebe, ihrem Ehemann Arsen gegeben zu haben, antwortete sie ja. Sie gab dann an, dass sie sich von ihrem Mann habe befreien wollen. Er sei oft betrunken nach Hause gekommen, habe die schlechte Behandlung seiner Mutter auf sie übertragen, sie mit Dolch und Gummiknüppel bedroht. Er habe sie geschlagen, die Wohnung verunreinigt, im ehelichen Leben die abscheulichsten Zumutungen an sie gestellt. Wollten sie ihren Mann vergiften? Nein, ich dachte immerzu daran, dass er mich schlug, dass sein Herz nicht mehr für mich war. Und deshalb beherrschte mich Tag und Nacht nur der eine Gedanke, frei, nur frei. Das machte mich für alles andere kopflos. Als der Vorsitzende zweifelte, sie hätte ihm einen Teelöffel auf einmal in das Essen getan, danach sei er so schwer erkrankt, dass er in das Krankenhaus gebracht werden musste und dort starb, was sie sich denn dabei dachte, Frau Link? Ich dachte an die Misshandlungen. Er hat mich ja so dämlich geschlagen, dass ich nicht wusste, was ich machte. Der Vorsitzende zu Frau Bende gewandt. Sie solle das Gleiche wie Frau Link bei ihrem Ehemann versucht haben, sich von der Kartenlegerin ein zum Glück unschuldiges weißes Pulver habe geben lassen. Frau Margarete Bende. Ich war mehrfach bei der Frau F. und habe mir die Karten legen lassen, weil ich an die Karten glaubte. Ich habe meinen Mann zuerst geliebt, weil ich glaubte, Gegenliebe zu finden. Ich habe ihn geheiratet, wie er war, mit einem einzigen Anzug auf dem Leibe. Die Ehe wurde aber unglücklich, weil mein Mann bei Verbrechern tätig war und mich in meiner Vaterlandsliebe und meinem Gottvertrauen, in denen ich großgezogen bin, verhöhnte und verspottete. Er bedrohte mich schließlich mit Erstechen oder Erschlagen, und als ich sagte, ich merke ja nicht viel davon, du aber, da sagte er mir, mir kann keiner, ich spiele den Geisteskranken. Sie versucht, verfängliche Äußerungen in den Briefen harmlos zu deuten, fest behauptet sie, mit ihrem Mann nichts Böses im Sinn gehabt zu haben. Gegen Frau Link hatte sie zwar einen gewissen Verdacht, jedoch hat sie nicht gewusst, dass sie ihren Mann ermorden wollte. Sie sahen sich beide seit lange zum ersten Mal wieder, in der Verhandlung, auf der Anklagebank, hinter den Schranken. Sie wussten nicht, wie sie zueinander standen, blickten prüfend eine zur anderen. Sie freuten sich leise. Keine belastete die andere. Die dritte Angeklagte, die Mutter der Frau Bende, weint. Ich habe von allem nichts gewusst. Wenn ich Kenntnis davon gehabt hätte, dann hätte ich, alte Frau, dafür gesorgt, dass das Unheil vermieden würde. Den Geschworenen auf den Bänken, die alles angehört hatten, wurden 20 Schuldfragen vorgelegt. Sie lauteten bei Frau Link auf Mord bzw. Totschlag und Beibringung von Gift sowie auf Beihilfe zum versuchten Mord an Bende, bei Frau Bende auf Beihilfe zur Tat der Link und auf Mordversuch bzw. versuchten Totschlag und Beibringung von Gift, bei Frau Schnürer auf Unterlassung der Anzeige des ihr bekannt gewordenen beabsichtigten Verbrechens. In ihrem abgeschlossenen Zimmer sahen sich die Geschworenen, diese ernsten, ruhigen Männer, dann gegenüber der merkwürdigen Frage, die man ihnen mitgegeben hatte, und mancher von ihnen wurde noch stiller. Man war gar nicht mehr auf dem Gebiet des schuldig-unschuldig, sondern auf einem anderen, auf einem schrecklich unsicheren, dem der Zusammenhänge, des Erkennens, Durchschauens. Es war schwer, unmöglich, von Schuld in dieser Ebene zu sprechen, nicht einmal von größerer und kleinerer Schuld. Die Geschworenen in dem geschlossenen Zimmer sahen sich vor die Notwendigkeit gestellt, einen Uterus, einen Eierstock schuldig zu sprechen, weil er so und nicht so gewachsen war. Sie sollten auch eigentlich Recht sprechen über den Vater, der Elli wieder ihrem Mann zugeführt hatte. Und dieser Vater war der Inbegriff einwandfreier bürgerlicher Gesinnung. Ein Urteil über ihn fiel auf sie zurück. Ein anderer Gedanke aber stand im Vordergrund. Es ist etwas geschehen. Was lässt sich tun, damit es nicht wieder geschieht? Man hatte einzugreifen. Das Gericht fragte nicht nach der Beteiligung. Schuld links, des Vaters, der Mutter links. Es griff ein Faktum heraus, den Mord. Das Unrecht durfte sich in bestimmten Grenzen bewegen. Überschritt es die, so musste man eingreifen. Nach zweistündiger Beratung kehrten sie zurück, ließen die Geschworenen als ihren Spruch verkünden: Die Link ist der vorsätzlichen Tötung ohne Überlegung mit mildernden Umständen schuldig. Die Bende ist der versuchten Tötung nicht schuldig, wohl aber der Beihilfe zum Totschlag. Hierbei werden ihr die mildernden Umstände versagt. Die angeklagte Schnürer ist der Mitwisserschaft nicht schuldig. Der Staatsanwalt beantragte die für diesen Schuldspruch höchste gesetzliche Strafe. Für die Link 5 Jahre Gefängnis. Für die Bende zunächst irrtümlich 1,5 Jahr Gefängnis, da er die Versagung mildernder Umstände übersah, dann 5 Jahre Zuchthaus. Der Verteidiger der Bende erhob sich verblüfft, wies auf das Paradoxe hin, die Mörderin mit Gefängnis, die Helfershelferin zu Zuchthaus zu verurteilen. Es sei klar, dass die Geschworenen der Bende die mildernden Umstände nicht versagt hätten, wenn sie über das Strafmaß orientiert gewesen wären. Die Geschworenen, selbst erschreckt, nickten. Die Bende und ihre Mutter schrien auf bei dem Antrag des Staatsanwalts. Ihr Verteidiger bat da den Gerichtshof, bei der Bende das geringste zulässige Strafmaß zu verhängen. Elli Link wurde zu 4 Jahren Gefängnis, ihre Freundin zu 1,5 Jahr Zuchthaus verurteilt. Als strafmildernd wurde bei beiden die rohe Behandlung angesehen, als strafschärfend der grausame Charakter ihrer Tat. Aus letzterem Grunde auch wurden der Link die bürgerlichen Ehrenrechte auf 6 Jahre, der Bende auf 3 Jahre aberkannt. Die Untersuchungshaft wurde beiden angerechnet. Die Mutter der Bände ließ man frei. Die durch das Strafmaß der Bände überraschten Geschworenen, noch nicht beruhigt, traten nach Schluss der Sitzung zusammen, verfassten ein Gnadengesuch auf Umwandlung der Zuchthausstrafe in Gefängnis. Die Strafe wurde an beiden Frauen vollzogen. Die Ehe der Bände wurde wegen beiderseitigen Verschuldens geschieden. Bei ihr die Straftat, bei ihm Ehebruch.